Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich hasse meine Mutter. Wer von euch kann diesen drastischen Satz sagen? Ich hasse meine Mutter. Bei wem von euch ist im Leben, in der Vergangenheit vielleicht etwas so Schlimmes vorgefallen, dass ihr nach langer Zeit immer noch sagt, ich hasse meine Mutter und kann meiner Mutter auch nicht verzeihen? Und wer von euch ist vielleicht momentan in einer Situation, in einem Konflikt mit der eigenen Mutter, der so schlimm ist, dass ihr sagt, ich kann ihr nicht verzeihen. Ich empfinde das Schlimmste eigentlich, was man für einen Menschen empfinden kann, nämlich Hass. Ich hasse meine Mutter. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht, Mike, 29 Jahre alt. Ja, ja. Abend, du mir? Ja, schönen guten Morgen, Mike. Guten Morgen. Du sagst das, ich hasse meine Mutter. Ja, ich hasse meine Mutter. Warum? Ja, ich habe mit meiner Mutter früher Probleme gehabt, weil ich habe mit 14 Jahren habe ich meine Mutter Geld geklaut. Und meine Mutter, ich habe noch zwei Brüder, sind Zwillinge, und meine Mutter kam mit uns früher so nicht so besonders gut klar, weil die ist alleinstehend und die musste uns alleine so, sag ich mal, bis 14 Jahren großziehen. Und also du hast mit 14 Jahren deiner Mutter Geld geklaut? Ja, habe ich meiner Mutter Geld geklaut. Vorher war die Stimmung und das Verhältnis auch noch auch nicht so dolle. Ja. Was ist denn dann passiert, dass du heute zu so einer radikalen Äußerung kommst? Ja, da hängt vieles mit zusammen, weil unsere Mutter, die hat uns dann auch ins Heim gesteckt, abgegeben, weil sie mit uns nicht mehr klar kam. Wie alt warst du da? Ich war 14. 14, war das, hängt das zusammen mit dem Clown? Ja, hängt alles mit Clown zusammen, auch von früher und so. Nee, ich meine, hängt das auch mit dem Clown zusammen? Ja, sicher. Ja. Aber ich vermute mal, dass das jetzt nur wegen dem Clown jetzt war, weil ich nehme an, dass die mit der Situation nicht klar kam, ne? Mit drei Kindern, sage ich mal, alleinstehend. Wie viel Geld hast du ihr denn damals geklaut? Ja, so circa 2000 Mark. 2000 Mark? Ja. Wo hast du das Geld weggenommen? Hatte sie das? Ich im Schlafzimmer. Das war so, ich wollte im Schlafzimmer was zum Lesen suchen. Und habe ich dann einen Koffer gefunden mit einem Briefumschlag und da war Geld drin. Und meine Brüder haben mich dabei beobachtet und sagten dann, wenn du uns nichts abgibst, dann sagen wir das der Mutter. Und daraufhin haben wir das Geld dann geteilt und haben das dann verjubelt dann. War das vielleicht so der berühmte I-Punkt auf das Ganze, der Tropfen, der das Fass dann hat zum Überlaufen bringen lassen bei deiner Mutter, dass sie gesagt hat, ich stecke euch ins Heim? Ja, die war fertig gewesen. Ne? Die konnte das, weil die hat das Geld gespart. Ja. Jetzt heute kann ich halt auch nachvollziehen, ne, wie schwer das sein muss. Okay, dann seid ihr also ins Heim gekommen danach. Aber erklär doch noch weiter und versuch mal ausführlicher zu erklären, warum du sagst, ich hasse diese Frau. Ja, ich hasse sie deswegen, weil die hat sich um uns nie gekümmert. Wie lange wart ihr dann im Heim? Ja, ich war dann so circa so 2,5 Jahre ungefähr. Und bist dann wieder zurück zu ihr? Nein. Wir kamen dann auch in WGs, wir sind dann so hin und her gereist, sag ich mal. Ja, ne? Ja. Und ja, wie gesagt, all die Jahre, wo ich dann in den WGs war oder Wohngemeinschaft, hat unsere Mutter uns nie besucht, ne? Weil die war auch mit ihrem jetzigen Freund damals, ne, jetzt 7 Jahre zusammen. Also du hast das Gefühl, von deiner Mutter vollkommen alleine gelassen worden zu sein damals. Ja. Also sie hat im Heim keinen Kontakt zu dir gehabt? Keinen Kontakt, nicht. Und hinterher dann auch nicht, als du in den WGs, wie du sagst, warst? Ja, die war dann nur halt da, wenn mal Gespräch war, ne? Aber sonst auch nicht. Ja. Wann hast du denn hast du denn heute Kontakt zu deiner Mutter oder gar keinen Kontakt? Doch, heute habe ich schon so Kontakt, aber nicht so, jetzt dass ich jetzt sage, ich habe zwar so Kontakt schon, ne, aber ich kapsel mich aber so ab. Was nimmst du ihr denn, könntest du das nennen, was du ihr ganz besonders übel nimmst? Ja, ich nehme mir das übel, dass sie uns im Stich gelassen hat, dass ihr das früher eigentlich egal war. Hast du ihr das denn mal so gegenüber auch gesagt? Ja, sicher. Weil ich habe meine Mutter, die hat auch vor 6 Jahren eine Operation, die hat Krebs, wurde operiert. Und die ist jetzt auch, durch Operation, ist jetzt auch seitlich gelähmt. Und ist jetzt, jetzt kann sie nicht mehr das machen, so jetzt im Urlaub fahren. Dadurch wurde auch die Beziehung dann mit dem Freund dann. Hat sie denn irgendwann mal zu dir oder zu euch gesagt, Jungs, das tut mir schon sehr leid, was ich da gemacht habe, und hat euch versucht, das zu erklären vielleicht? Ja, die hatten mir mal gesagt, dass das zu stressig war, ne? Weil, wie gesagt, drei Jungs, sag ich mal. Na gut, aber das hat dich wahrscheinlich nicht überzeugt. Nee, hat mich auch nicht überzeugt. Weil jetzt sagst du, die Mutter ist krank. Ja, oder sehr schwer krank sogar. Ja. Kann das nicht dazu führen, dass du in deinem Urteil vielleicht auch ein bisschen anders drauf kommst, dass du sagst, sie trägt große Schuld, sie trägt Schuld an unserer schlechten Vergangenheit. Mhm. Aber na gut, es ist eine alte Frau vielleicht oder eine kranke Frau. Die ist noch jung, gut. 44. Ja gut, aber es ist eine kranke Frau. Ja. Ich bin vielleicht auch eher bereit, ihr zu verzeihen. Oder bist du ganz anderer Auffassung und sagst, egal ob sie krank ist oder gesund, ich verzeihe dir das nicht. Ja, ich bin jetzt so der Meinung, so jetzt nach dem Motto, bloß weil die jetzt krank ist, ne, und jetzt ist sie am Jammern, ja, ihr kümmert euch nicht um mich und ihr kommt nicht vorbei und sowas alles, ne? Und da habe ich so zur Mutter gesagt, du weißt ganz genau, was früher war. Mhm. Du hast dich auch um uns nicht gekümmert, ich habe früher Alkohol getrunken und Scheiße gebaut. Im Prinzip kriegt sie das jetzt zurück, was sie an euch angerichtet hat. Ja, ne? Das ist praktisch jetzt so eine kleine Rache jetzt, ne? Weil ich bin jetzt auch so abgefuckt, dass ich jetzt sage, Mutter, ist mir scheißegal, lebst du dein Leben. Mhm. Also kein Verzeihen. Nein. Kein Verzeihen, und der Hass ist da und der wird wahrscheinlich dann auch noch eine ganze Weile da bleiben. Ja, der Hass ist da, das ist ganz klar. Maike, danke, dass du deine Geschichte erzählt hast. Ja. Und ich hoffe, dass du jetzt besser lebst und in schöneren Verhältnissen lebst. Ist es so? Ja, ist so eigentlich. Hast du eine Beziehung oder eine Familie? Nee, ich bin Junggeselle. Ein Junggeselle. Ah ja. Na gut, ich wünsche dir von Herzen dennoch alles Gute. Ja. Und grüße deine Brüder von mir. Alles klar, ich mache. Tschüss. Danke. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich hasse meine Mutter. Wer von euch hat etwas so Schlimmes mit der Mutter erlebt, dass er heute sagt, vielleicht nach langen Jahren oder vielleicht auch aus einem aktuellen Konflikt heraus, ich hasse diese Frau. Sie hat mir so viel Unrecht angetan, sie hat mich so verletzt, so viel Schmerz zu verantworten an meine Person. Ich kann dieser Frau nicht verzeihen. Ich hasse meine Mutter. Telefonnummer 0800 5678 111 und wenn ihr mir faxen wollt, könnt ihr auch machen. Unter 0800 5678 110, beides kostenfrei. Ich begrüße herzlich 60 Jahre alt, die Barbara. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Du bist 60 Jahre alt. Ja, ich bin 60. 60 Jahre alt? Gerade 60 geworden. Gratulation von mir und Dankeschön. Glückwünsche. Und Dankeschön. In dem Alter meldest du dich jetzt zu dem Thema. Ja, ja. Erzähl mal, warum. Ich bin psychisch krank geworden und leider an Depressionen, immer wieder schubweise. Und durch die Behandlungen, die ich dann durchgemacht habe, ist mir eigentlich erst klar geworden, dass ich, dass der Knackpunkt bei mir die Mutter ist. Und inwiefern? Was hat die Mutter also gemacht? Ich habe mein Leben lang eigentlich Angst vor meiner Mutter gehabt. Wie lange hat sie gelebt? Meine Mutter lebt heute noch. Die lebt noch. Ich habe heute noch Angst vor meiner Mutter, wenn ich auch heute besser damit umgehen kann. Was hat sie denn als junges Mädchen oder als Kind mit dir gemacht? Naja, ich habe also sehr zeitig als Mutter arbeiten musste, dann so mit 10, 11 Jahren, habe ich den Haushalt übernehmen müssen, neben der Schule, und musste dann natürlich, also dann, wenn die Arbeit nicht so erledigt war, wie sie sich das vorgestellt hatte, wir waren drei Kinder, ich war die Älteste, dann gab es natürlich also Zoff und auch heftige Prügel. Also du bist auch geschlagen worden. Ja, meine Brüder haben also mir selbst bestätigt, ich war überrascht, als sie mir das erzählten und auch jetzt erst erzählten, dass ich eigentlich Mutters Prügelknabe war. Wie hat sie dich denn geschlagen? Also, wie es eben kam, ob es der Kochlöffel war, ob es der Kleiderbügel war, es war vollkommen egal, ne? Sie hat sich dann im Klo eingeschlossen, ich kann das Mami-Geschrei nicht mehr hören, ich nehme jetzt das Leben, und wir standen dann, wir drei Knirpse standen vor der Tür und bitte Mutti, komm doch raus. Und also naja, das war nicht nur die körperliche Schläge, sondern auch die seelische Schläge, ne? Seelische Schläge, die du eigentlich hast stecken müssen. Ja, und was ich ihr also ganz besonders übel nehme, was ich also eigentlich nie wegstecken konnte und auch heute nicht wegstecken kann, sie hat mir die Haare abschneiden lassen. Ich hatte wunderschöne Zöpfe und wollte zur Konfirmation mit einem Mozartzopf gehen, hatte eine weiße Atlasschleife geschenkt bekommen und war also ganz stolz auf meine Zöpfe. Mhm. Aber ihr war das Kämmen zu viel. Es war aber auch zu viel, mit mir darüber zu reden. Und kurz vor der Konfirmation sagte sie, ich gehe zum Friseur, du darfst mich begleiten. Du darfst dein Buch mitnehmen. Na, ich war so stolz, also das war eine solche Auszeichnung, die hat mich also völlig überrascht. Ich bin mit und ich gehe zum Friseur rein und die Friseuse steht da und sagt, hast du schöne Zöpfe? Und nimmt die Schere und schneidet einen ab. Wie schlimm und wie gemein. Ja, also darüber werde ich heute noch nicht fertig. Das hast du heute, das muss man dir vorstellen. Du bist 60 und damals warst du 14, ne? 13 warst du. Ne? Das ist heute wahrscheinlich noch ganz, ganz wie ein Film präsent. Ne? Ja, das ist, also ich gehe heute noch nicht gerne zum Friseur. Mhm. Mhm. Und ich konnte auch meinen Sohn nicht zum Friseur schicken. Sag mal, Barbara, gab es denn auch Momente, trotz all dieser harten Erziehung, der Zärtlichkeit und Freundlichkeit deiner Mutter dir gegenüber? Ich kann mich an nichts erinnern. Hm. Du hast diese Frauen nur... Überhaupt nicht. Nur kalt und... Ja, und schimpfend, wütend und... Hat sie dich nie mal in den Arm genommen? Ich kann mich daran nicht erinnern. Hm. Was war eigentlich mit deinem Vater oder eurem Vater? Mit meinem Vater hatte ich ein sehr herzliches Verhältnis, ein sehr inniges Verhältnis und vielleicht hat sie mir das auch übel genommen. Hm. Eifersüchtig vielleicht? Möglich. Ja. Jedenfalls, also sie hat mir vor kurzem, vielleicht 2 Jahre her, ich bohre jetzt immer so ein bisschen. Mhm. Ne, und da hat sie mir gesagt, ja, ich war ja auch enttäuscht, als du geboren wurdest. Ich wollte einen Jungen haben und kein Mädchen. Mhm. War sie denn zu deinen Brüdern, das 2 Brüder, ne, sagst du? Ja, ich habe 2 Brüder. War sie zu denen auch so hart? Ja, und auf die ist sie, nein, da war sie nicht so hart. Da war sie nicht so hart? Also, nein, ganz so hart war sie nicht. Und sie hat, also, die waren ja auch jünger als ich. Mhm. Ne, und ich hatte eben... Da hatte sie dann ja, da hatte sie auch Jungs dann, ne? Ja, dann hatte sie Söhne. Ja, und es ist auch heute so, dass sie also alle Erlebnisse, die sie mir früher mal erzählt hat oder Vater mir erzählt hatte, die sie mit mir hatte, dass sie das alles auf meine Brüder umspult, heute noch. Sie lebt noch, sie ist im Pflegeheim. Wie alt ist sie jetzt? Sie ist 87, ich kümmere mich um sie. Ist sie geistig ganz fit noch? Also bis vor kurzem war sie ganz fit. Aber sie prügelt eben psychisch weiter. Sie hat bis zu ihrem, ja, bis ins hohe Alter hinein, hat sie dich nicht anders behandelt, letztendlich. Nein. Also, jetzt liegt die Frau im Pflegeheim 87 Jahre alt. Sagst du es wirklich aus tiefer Seele, ich hasse diese Frau? Also das kann ich eigentlich heute nicht mehr so ganz sagen, dass ich sie hasse. Ich habe eigentlich, also durch die Therapie ist mir klar gemacht worden und ist mir selbst auch klar geworden, dass ich meine Mutter eigentlich nicht hasse, dass ich im Grunde meines Herzens mein Leben lang um ihre Liebe gebettelt habe. Na, ich nehme ihr vieles übel. Ich nehme ihr ganz viel übel. Wie ist denn so dein Gefühl heute, wenn du zu dieser alten, jetzt mittlerweile sehr kranken Frau gehst und sie da liegen siehst? Was geht da so in dir vor? Angst. Was wird sie dir heute wieder erzählen? Denn sie schimpft auf meinen Vater, auf meine auf die Familienangehörigen, also weitläufigere Familienangehörige, die ich also sehr gemocht habe. Also ist eine verbitterte... Alte Frau. Ich wollte jetzt gerade fast sagen, bösartige Frau. Würdest du so weit gehen? Ja, würde ich auch gehen, ja. Also du hattest ja viele Jahrzehnte die Chance, dich mit dieser Frau, als sie auch noch fitter war, auseinanderzusetzen. Hast du mit ihr mal so richtig Streit gehabt und hast gesagt, konntest du mir das antun damals? Nein. Warum nicht? Meine Mutter hatte es raus, also sie ist also irgendwo auch ja psychisch gestört. Mhm. Das muss man ja also irgendwo so sehen. Sie hat ein Asthma und also ein psychisches Asthma. Und in dem Moment, wenn man also mit ihr versuchte zu streiten, dann bekam sie einen Asthmaanfall. Ach so, irgendetwas nicht klappte. War vielleicht auch ein bisschen Show, um sich abzuschotten, aber den anderen zu verängstigen. Dann war es aber auch wirklich so, dass man also einen Arzt holen musste. Mhm. Und dann lief gar nichts mehr. Das ist natürlich die bösartigste Art der Erpressung, ne? Ja, das heißt, ich kritisiere mich bloß nicht. Wenn du anfängst, mich zu kritisieren, werde ich todkrank. Ja, das ist es. Und es ist gerade heute, sie liegt jetzt im Krankenhaus im Moment, hat sich einen Oberschenkelhals gebrochen. Es tut mir furchtbar leid, aber sie hat es gut weggesteckt. Aber heute noch hat sie also mir vorgeworfen, du hast ja noch nie das Gute für mich gewollt. Du willst mich hier festhalten, du nagelst mich hier fest, dass ich nicht aus dem Bett rauskomme. Aber tut das nicht unglaublich weh? Das tut unendlich weh. Immer wieder, trotz der vielen Jahrzehnte, die sie dir das gesagt hat. Ja, das tut mir immer wieder weh. Und wie hat denn eigentlich dein Vater, als er noch lebte, sich dann verhalten? Hat er nicht gegen diese Frau ankommen können? Nein, er konnte nicht gegen sie ankommen. Und sie hat auch den Fehler gemacht, also sie hat mir die Briefe meines Vaters übergeben, die er ihr aus der Gefangenschaft geschrieben hat. Mein Vater war erst in russischer, dann in polnischer Gefangenschaft und hat ihr dort, also von dort Briefe geschrieben. Mhm. Und die hat sie mir jetzt, also vor etlichen Jahren gegeben, hat gesagt, was soll ich damit? Und natürlich habe ich sie gelesen. Und ich bin also wochenlang heulend mit den Dingern rumgelaufen. Warum? Weil ich aus diesen Briefen sehen konnte, wie sie ihm, der ja also völlig hilflos war, weit weg, gefangen und er wusste sicher, dass es uns nicht gut geht, aber sie hat ihm also noch was vorgejammert, anstatt ihn zu stützen. Ja, ich hätte jetzt also da ganz, ich liebte meinen Vater und ich bin da also irgendwie auch ganz anders gepolt. Wie traurig, das dann so im Nachhinein nach so vielen Jahren zu lesen. Ja. Da ist der Schmerz so intensiver, was sie auch dem Vater angetan hat. Ja, ja, eben. Ne? Aber du spielst ja wahrscheinlich, das liegt ja auch nahe, wenn die Frau jetzt so alt ist und so krank ist, sicher auch den Fall in Gedanken schon mal durch, wenn sie stirbt. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass du um diese Frau trauerst? Ich werde vielleicht traurig sein, dass sie ein so verbittertes Leben hatte. Und ich selber bemühe mich also Sternstunden zu sammeln, indem ich also mir jetzt also freudige Momente eingrabe, aufschreibe, um im späteren Leben also nicht nur an Negatives zu denken. Was war denn in all dem Jammer und in all der Traurigkeit und Bösartigkeit, was war denn das Schönste, was du mit ihr erlebt hast? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Also ich glaube gar nichts. Also da kann ich mich an nichts erinnern. Denn aus der schönsten Reise bin ich nach Hause gekommen und da lag dann schon der Brief, du bist jetzt von deiner guten, schönen Reise zurück und mir geht es ja so schlecht. Weil sie genau wusste, dass ich dann also in Pflicht sofort zu ihr komme und frage, was ist los, und ja, dann musste ich sie mit zu mir nehmen. Haben denn deine Brüder hinterher zu dir gehalten oder haben die zu ihr gehalten, als die auch erwachsen wurden? Ich habe also große Schwierigkeiten gehabt, jahrelang mit meinen Brüdern. Der Kontakt entwickelt sich erst jetzt. Sie hat es immer wieder verstanden. Also ich bin in einem Pflegeberuf gewesen. Meine Brüder sind Ingenieure. Hat sie denn vielleicht auch versucht, zwischen euch einen Keil zu schieben? Ja, genau. Du bist doch nicht fein genug für sie. Also das ist schon eine sehr traurige Geschichte, die du mir da erzählst. Ja, das ist auch. Das ist ein Schicksal, ist das. Dem du auch nicht mehr hast entrinnen können. Du kannst dem auch nicht mehr entrinnen. Kann ich auch nicht mehr. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass du trotz aller scharfer Kritik so für dich, das liegt sicher auch in dieser Therapie, für dich so deinen Frieden geschlossen hast. Ja, sicher. Ich gehe heute etwas ruhiger hin. Es war in früheren Jahren so, dass ich also, bevor ich in ihr Zimmer ging, erstmal aufs Klo ging, weil die Blase überlief. Und das brauche ich heute nicht mehr. Die Angst ist nicht mehr ganz so groß. Aber ich danke dir sehr herzlich, dass du da so offen drüber gesprochen hast. Ja, ich kann es heute schon. Ich bin auch selber froh drüber. Aber ich glaube, es ist dennoch ein sehr nettes Mädchen aus der Tochter deiner Mutter geworden. Dankeschön. Ja doch, ich glaube, also ich habe gute Freunde. Und ja, also zumindest ein sehr sympathisches Mädchen, so kommt mir das rüber. Danke. Ich habe gute Freunde und ich bemühe mich auch, aber was Partnerschaften anbelangt, bin ich sehr gestört. Also ich kann eine Partnerschaft nicht aufbauen. Ich lasse mich auch nicht gerne anfassen. Ja, ich kann auch meine Mutter nicht anfassen. Liebe Barbara, ich danke dir sehr herzlich für deine Offenheit und wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Ganz herzlichen Dank. Tschüss, Barbara. Ade. Tschüss, Andi. Es geht weiter mit Wolfgang und der ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domi. Unser Thema heißt, ich hasse meine Mutter. Ja. Du auch, offensichtlich. Warum? Ja, ich hasse meine Mutter sehr, nachdem was man... Wolfgang, du musst ganz nah ans Telefon gehen, sonst kriegen wir nichts mit. Ja, verstehst du mich jetzt besser? Ist besser, ja. Ja, ich hasse meine Mutter sehr, nachdem so, was sie mir alles angetan hat. Meine Mutter hat mich früher immer geschlagen und gequält. Sie hat mir fast Ohr abgerissen. Das Ohr abgerissen? Ja, ich habe heute noch eine Narbe am linken Ohr. Hat sie dich als Kind quasi richtig misshandelt? Ja, ich hatte wegen ihr auch Gehirnerschütterung, Knochenbrüche. Wolfgang, wir haben technische Schwierigkeiten. Du musst noch näher rangehen und bitte etwas lauter sprechen. Ja. Also, sie hat dich quasi misshandelt. Ja. Ab wie alt warst du, als das anfing? 9 Jahre. Erzähl mal, was für dich das Schlimmste war. Du hast gerade gesagt, sie hat dir fast das Ohr abgerissen. Wie alt warst du da? Da war ich 12. Was hat sie noch alles gemacht? Ja, Bügeleisen auf dem Rücken. Bitte? Bügeleisen auf dem Rücken. Bügeleisen auf dem Rücken. Ja. Also ein heißes Bügeleisen hat deine Mutter dir auf den Rücken gedrückt. Ja. Warum hat sie das gemacht? In welchen Situationen? Na, ich weiß nicht. Sie wollte mich schon von Geburt, von als ich schon im Bauch war, nicht haben. Warst du das einzige Kind? Ja, von ihr schon. Bitte? Von ihr schon. Ja. Ihr seid in einer Familie, bist du aufgewachsen? Gab es auch einen Vater? Ja, aber die haben sich hinterher scheiden lassen. Und du warst dann alleine bei deiner Mutter? Ja. Das sind sehr schlimme Sachen, die du gerade erzählt hast. Wie ging denn das weiter, als du älter wurdest? Ja, es wurde immer schlimmer und meine Mutter hatte mich immer mehr gehasst. Deine Mutter hat dich immer mehr gehasst? Ja. Das heißt, das hat sich hochgeschaukelt. Offensichtlich hast du dann deine Mutter auch immer mehr gehasst. Ja, also ab meinem 14. Lebensjahr habe ich schon daran gedacht, sie umzubringen. Sie umzubringen? Ja. Das hast du mit 14 gedacht? Ja. Ich hoffe, dass du es nicht gemacht hast. Nein, erst mit 16. Wie bitte? Du hast sie mit 16 Jahren umgebracht? Ja. Du hast deine Mutter umgebracht? Ja. Wie hast du das gemacht? Mit einer Schere. Was war da vorher passiert? Ja, ich hatte mit meiner Mutter drauf gehabt und dann habe ich einen Blackout gehabt. Wolfgang, du musst ein bisschen lauter sprechen. Ich kann dich nicht verstehen. Ich hatte mit meiner Mutter Streit gehabt. Und dann habe ich einen Blackout bekommen. Und um was ging der Streit? Weiß ich nicht mehr. Ich stand auch unter Drogen zu diesem Zeitpunkt. Na, dann ist das mal mitgekriegt. Dann hast du eine Schere. Als das vorbei gewesen ist, habe ich erst mit was gemacht, aber bereuen tue ich eigentlich nicht so. Also hast du eine Schere genommen und hast sie niedergestochen und sie war sofort tot? Nee, nicht sofort. Ich fing an, zu schneiden. Bitte? Ich fing an, sie am Hals aufzuschneiden mit der Schere. Und sie hat auch einen Stich im Brustkorb gehabt. Als du dann zur Besinnung gekommen bist, lag da deine Mutter blutüberströmt vor dir. Was hast du getan? Nee, ich hatte sie am Stuhl gefesselt gehabt. Ach, du hast sie auch noch gefesselt vorher? Ja. Das ist aber nicht so ein Blackout. Blackout ist, man nimmt eine Schere und sticht zu. Fesseln ist ja... Ich hab das gar nicht registriert, was ich richtig gemacht habe. Von der Streiterei an. Das war in eurer Wohnung, in ihrer Wohnung? Ja. Ist sie dann in der Wohnung gestorben? Ja. Hast du einen Krankenwagen noch angerufen? Nee. Wie lange lag die Frau oder saß die Frau dann tot in der Wohnung? Weiß ich nicht. Was hast du nach der Tat gemacht? Ich bin raus aus der Wohnung. Und wann hat... 3 Tage später haben sie mich verhaftet. 3 Tage später? Ja. Und wann hat man deine Mutter gefunden? Das weiß ich nicht. Ein Tag oder 2 Tage vorher. Du warst ja ein Jugendlicher zu der Zeit und hast eine Jugendstrafe bekommen. Ja. Wie hoch war diese Strafe? Ich war jetzt 15 Monate im Strafvollzug. Wie lange? 15 Monate und ich bin jetzt in Therapie für 2 Jahre. Geschlossene Therapie. Und danach wird eine Prüfung gemacht. Du bist jetzt in einer geschlossenen Therapie. Wie kannst du dann anrufen hier bei mir? Ja, über Umwege. Umwege. Ja. Du hast gerade so, ich glaube, das richtig verstanden zu haben, gesagt, ich bereue das auch nicht. Nein, ich bereue das nicht. Warum nicht? Nach dem, was mir meine Mutter alles angetan hat. Aber darf man denn ein Leben auslöschen, auch wenn der andere einem sehr viel angetan hat? Ja, wer weiß, was mit mir jetzt alles passieren kann. Vielleicht hätte ich es mal nicht gesagt. Das ist aber eine sehr harte Geschichte, die du mir da erzählst, Wolfgang. Ja. Warum überhaupt hast du hier angerufen und mir das erzählt? Ich weiß nicht. Ist das für dich eine Erleichterung, ein bisschen darüber auch zu reden? Ja. Aber du hast doch da, wo du jetzt bist, doch auch sicher Betreuer, mit denen du viel darüber sprichst. Ja, aber die sind mehr so auf andere Sachen aus, ob ich raus zurechtkomme und mich wieder einfüge und... Sag mal, Wolfgang, denkst du viel an diese Gewalttat? Hin und wieder. Also sie ist gar nicht mal so ständig bei dir im Kopf. Nee, aber das öfter, so zwei, dreimal die Woche. Mhm. Mhm. Manchmal auch mehr. Mhm. Würdest du dir wünschen, dass dieses Kapitel irgendwie so für dich innerlich auch abgeschlossen wäre? Ja. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Auf jeden Fall nie ein geregeltes Leben führen. Auf jeden Fall nie ein geregeltes Leben führen. Ein geregeltes Leben. Ein geregeltes Leben führen, ah ja. Mhm. Also geregeltes Leben heißt dann auch mit Familie oder mit Kindern oder so. Arbeiten. Mhm. Könntest du dir vorstellen, du wirst ja auch viel Gedanken über dich gemacht haben oder musst es jetzt zwangsläufig auch machen in der Betreuung, ja, dass du nochmal so etwas tun könntest bei einem anderen Menschen? Nein. Also das bezieht sich, dieser ungeheure Hass und diese Brutalität, die da aus dir herausgequollen ist, nur auf deine Mutter. Ja. Du bist in psychologisch-psychiatrischer Betreuung, das habe ich gerade gehört. Deswegen biete ich dir jetzt kein Gespräch mit meinem Psychologen an. Das hast du ja da vor Ort. Ich hoffe sehr, dass du einen gewissen Halt in deinem Leben wieder finden wirst. Und ich hoffe sehr, dass du auch noch anders irgendwann über diese Tat denken wirst. Bei allem Verständnis, das ich habe, Verständnis für den Hass, den du empfindest, weil wir können wahrscheinlich alle nur erahnen, was deine Mutter dir auch angetan hat. Ich wünsche dir alles Gute, Wolfgang. Tschüss. Ciao. Uiuiuiui. Melanie, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, meine Geschichte ist nicht ganz so dramatisch wie die jetzt davor. Ich bin immer noch ein bisschen am Rabbeln jetzt dadurch. Mhm. Kannst du sowas, entschuldigen, bevor wir jetzt auf deine Geschichte zu sprechen kommen? Ja. Das war ja gerade im negativen Sinne beeindruckender Moment, als er sagte, ich würde das wieder tun, ich würde meine Mutter wieder umbringen. Und ich bereue das nicht. Absoluter Wahnsinn. Das ist unbegreiflich. Kannst du erahnen, dass jemand so verletzt wird? Also ich denke, ich kann mir vorstellen, eventuell, also er muss unheimlich viel durchgelebt haben, um so reagieren zu können und auch jetzt im Nachhinein noch so drüber zu denken, denke ich jetzt einfach. Also es muss schon einen heftigen Grund gegeben haben, obwohl man sowas, so eine Tat eigentlich nicht begründen kann. Meinst du, dass so ein Mann, so ein junger Mann, wirklich einen Seelenfrieden irgendwann finden wird? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also ich denke, der wird also im Nachhinein ständig mit seiner Vergangenheit auch beschäftigt sein. Vielleicht noch nicht mal so sehr mit der Tat, sondern mit der Vergangenheit. Ich hoffe sehr, dass er da, wo er sich aufhält, wirklich in guten Händen ist. Das ist ja nicht immer gesagt in den geschlossenen Anstalten. Hoffentlich ist das so. Melanie, jetzt aber zu dir. Ja. Du hast deine Mutter auch. Ja, aber nicht in ganz so einem dramatischen Sinne jetzt. Also, nee, bei mir war das eher so, sie hat mich halt in einem sehr wichtigen Moment tierisch im Stich gelassen. Was war das für ein Moment? Ja, und zwar wurde ich mit 17 schwanger. Ja. Habe mit 18 Jahren mein Kind bekommen, meinen Sohn. Habe auch mit dem Erzeuger, muss ich dazu sagen, nichts mehr zu tun, meinerseits. Und als mein Sohn geboren wurde, 6 Wochen später, hat meine Mutter mich unbegründet aus der Wohnung geschmissen, von heute auf morgen. Und da musste ich halt, im Prinzip von heute auf morgen zu meinem damaligen Freund anziehen. Ich hatte zwischendurch einen Freund. Also das war aber dann nicht der Vater des Kindes? Nein, das war nicht der Vater des Kindes. Du bist dann zu einem Freund gezogen, deinem Freund gezogen? Ja. Ja. Mit dem du dann zu der Zeit zusammen warst? Mit dem ich zu der Zeit zusammen war, ja. Und sie hat dich ohne Begründung rausgeschmissen? Also es war wirklich, also ich hatte, wie gesagt, diesen Freund habe ich kennengelernt, da war ich im 8. Monat schwanger. Und ich habe ihm dann irgendwie geholfen oder so und war halt eben ein paar Tage nicht allzu viel zu Hause, hatte aber meinen Sohn ständig bei mir. Also ich hatte ihn jetzt nicht irgendwie da abgegeben oder so. Und ich kam dann zurück und das hatte ich meine ganzen Sachen in meinem Zimmer stehen und das war also ein purer Rauschmiss. Wie hat sie sich denn dir gegenüber verhalten während der Schwangerschaft? Das ist ja das Faszinierende an der ganzen Sache. Während der Schwangerschaft hat sie, Entschuldigung, zu mir gehalten, hat auch im Prinzip eine totale Vorfreude und war auch bei der Geburt dabei. Mochte sie vielleicht diesen neuen Freund nicht? Lag das daran? Kann ich mir nicht vorstellen. Also sie hat nie irgendwie negativ über ihn geredet. So, nun sind ja einige Jahre seitdem vergangen. 3,5 Jahre. Ja. Hast du keinen Kontakt zu deiner Mutter? Gar nicht, nein. Sie verweigert den Kontakt komplett. Also wie dramatisch, und du weißt im Prinzip überhaupt nicht, was, warum? Nee, das ist ja auch das, denke ich mal, was mich auch so beschäftigt. Also wenn man genau weiß, woran man ist und wenn man weiß, warum der andere wütend ist, wenn auch unberechtigt, kann man damit ja eher umgehen, als mit so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, ne? Ja, die dir da widerfahren ist. Genau, also ich weiß es auch nicht genau. Ich meine, früher haben wir eigentlich immer ein bisschen Stress gehabt. Nach der Scheidung meiner Eltern haben wir uns nicht so doll verstanden. Mit Sicherheit auch habe ich da oft meine Schuld mit beigetragen. Wie ist denn der Kontakt zu deinem Vater? Der lebt in England. Naja, egal. Das ja, also der Kontakt, der besteht und ist auch alles ganz in Ordnung. Nur wie gesagt, was mir am meisten auch wehtut, ist für meinen Sohn halt, weil er hat ja in dem Sinne auch gar keine Großeltern. Ne? Ich wollte jetzt auf den Vater zu sprechen kommen, in der Hoffnung oder die Frage daran knüpfen, kann er denn nicht irgendetwas vermitteln zwischen dir und deiner Mutter? Nein, überhaupt nicht. Also es ist nicht das erste Mal, dass meine Mutter so reagiert hat. Sie hat also den Kontakt zu meinem Vater damals auch komplett abgebrochen. Also sie haben sich scheiden lassen, da war ich 12 Jahre alt und seitdem redet sie keinen Drum mehr mit ihm. Du hast überhaupt keine Interpretationsidee, was dahinter stecken könnte. Ich meine, es hört sich lächerlich an. Meine einzigen Vermutungen sind entweder, sie hat eine tierische Midlife-Crisis durcherlebt, weil sie war da zu dem Zeitpunkt 38, oder sie war eifersüchtig auf meinen Freund. Ich weiß es nicht. Dass sie vielleicht da irgendwie gedacht hat, irgendwie die Tochter wird weggenommen oder vielleicht, weil ich einen Freund hatte, sie nicht. Ich weiß es nicht. Hast du denn dann im Laufe der Jahre irgendwann nochmal einen Anlauf unternommen, mit ihr Kontakt aufzunehmen? Ja, wie gesagt, das waren vielleicht eine Woche, nachdem sie mich rausgeworfen hatte, ist mein damaliger Freund mit meinem Sohn alleine rübergegangen. Wir wohnten nur eine Straße entfernt und hat halt eben ganz sanft angefragt, so wie das denn aussieht, ob sie nicht wenigstens ihr Enkelkind sehen möchte. Nee, sagte sie, ich habe mir dann rausgeschmissen, damit den Kleinen auch, interessiert mich nicht. Ein Jahr später wurde mein Sohn getauft. Da habe ich sie schriftlich eingeladen. Da habe ich auch nur über meinen Onkel erfahren, dass ihr ein Kelly-Konzert wichtiger wäre. Also kein Glückwunsch, kein Geschenk, gar nichts. Hoffst du heute manchmal, wenn das Telefon klingelt oder wenn du den Briefkasten aufmachst, dass da doch irgendein Signal, ein Zeichen von ihr ist? Ich weiß es nicht. Es ist aber so, dass das Gefühl ist echt gespalten. Also zwischen wirklich einem Hass, dadurch, dass sie mir halt eben so viel während der Zeit angetan hat, dass sie mich wirklich alleine gelassen hat, ganz alleine. Und irgendwo so, ja, ich weiß es nicht, irgendwo auch das Gefühl, ja, wenn meine Mama mich nicht lieb haben kann, dann kann mich ja gar keiner lieb haben. Ich hoffe, es hat sich jetzt zurzeit jemand lieb. Meine Freundin vielleicht, meine beste Freundin. Also mit dem Freund bist du auch nicht mehr zusammen von damals? Nein. Aber das hat ganz andere Gründe. Das hat andere Gründe. Ich wünsche dir sehr, dass deine Mutter sich eines Besseren besinnt und dass sie... Obwohl, ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn sie tatsächlich vor der Tür stehen. Naja, vielleicht, schöner wäre es ja vielleicht, wenn sie sich vorsichtig annähern würde, dass sie dir vielleicht einen Brief schreibt, sich entschuldigen würde und... Ich glaube schon, so wie ich diesen Eindruck von dir habe, dass du dich bestimmt nicht ganz verschließen würdest, ne? Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß es nicht, also kann ich nicht konkret so sagen. Weil irgendwo hat sich da doch irgendwie eine Wut aufgestaut. Ja, natürlich. Das kann ich gut verstehen. Eine ungeheure Wut und auch eine Verletzung, ne? So behandelt worden zu sein in einer Zeit, wo du die Mutter hast dringend nötig gehabt, ne? Also in der Folgezeit hätte ich das vielleicht noch nachvollziehen können, aber gerade während der Zeit war es doch ziemlich heftig. Liebe Melanie, du bist alleinerziehende Mutter. Ja. Dann wünsche ich dir alles, alles Gute und viel Kraft und viel Erfolg überhaupt fürs Leben. Ich danke auch. Tschüss, Melanie. Tschüss. 1.34 Uhr, 44 Sekunden und jetzt machen wir Pause. We'll be right back. 9.36 Uhr und 10 Sekunden Radio 1 Live ist hier unter das WDR Fernsehen mit der Telefontalkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema, ich hasse meine Mutter. Wer von euch hasst seine Mutter? An dieser Stelle ein Hinweis für morgen. Morgen gibt es diese Sendung nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live. Aber zur gewohnten Zeit, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Wenn ihr mich heute anrufen wollt, 0800 5678 111 zum Thema Ich hasse meine Mutter. Und weiter geht es mit Lutz. Und Lutz ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich deshalb, mit dir darüber reden zu können, gerade zu diesem Thema heute, weil mich meine Frau im Besonderen dazu auch ein bisschen ermuntert hat, weil es eine Sache ist. Ich sag mal so, ich bin blind von Geburt an und müsste es eigentlich nicht sein. Ist deine Mutter daran schuld? Sie ist insofern daran schuld, sie hat praktisch mit ihrem eigenen Bruder mehr oder weniger geschlafen und dessen Produkt bin ich halt. Ah ja. Durch Inzest entstanden. Durch Inzest entstanden. Durch Inzest entstanden und ich weiß, also meine Mutter hat mir bisher meinen leiblichen Vater, der ja nun mal ihr Bruder ist, bisher verschwiegen. Ich weiß dieses aber jetzt seit dem 3. Juli dieses Jahres. Erst seit diesem Jahr. Du bist 38 Jahre alt. Ja. Was hast du denn, welche Geschichte hat man dir denn bisher aufgetragen, ja, vorgesetzt? Man hat mit mir bisher darüber überhaupt nicht gesprochen. Lebt deine Mutter noch? Jawohl. Und wie hast du das jetzt erfahren und rausbekommen? Und zwar ganz einfach deshalb, ich habe mit meiner Frau gemeinsam sozusagen die ganze Sache mal einem Anwalt übergeben. Und der Anwalt hat meine Mutter mehr oder weniger mal dazu aufgefordert, ihm die aktuelle Adresse meines leiblichen Vaters zu nennen. Also die Information ist auf jeden Fall wahr, es stimmt. Ja, es sind keine Vermutungen. Nein, das sind keine Vermutungen. Hast du denn jetzt nachdem du das erfahren hast, Kontakt zu deinem leiblichen Vater bekommen oder aufgenommen? Ich hatte es vor 5 Jahren einmal versucht, weil meine Mutter sie sagte immer so, da ja der Bruder Hartmut ist ja sozusagen mein Onkel und er meine Mutter hat mehr oder weniger mal immer so zu mir gesagt, das war vor etwa 9 Jahren, dann geh doch zum Onkel Hartmut. Er ist ja schließlich für dein Entstehen verantwortlich. Es wurden schon so Andeutungen gemacht von deiner Mutter. So irgendwie angedeutet, aber nie irgendwie so gesagt, dass ich jetzt hätte sagen können, er ist auch wirklich mein leiblicher Vater. Hast du denn jetzt, nachdem es definitiv feststeht, mit ihm mal darüber gesprochen? Nein, also die das Möglichkeit nicht. Habe ich bisher nicht gehabt. Also erzähle mir bitte, wie dein Verhältnis bis jetzt zu diesem Jahr, Juli, als du das nun endgültig erfahren hast, was da passiert ist, zu deiner Mutter war. Wie war das Verhältnis bis zum Juli? Also mehr oder weniger wirklich schlimm. Meine Mutter hat meine Blindheit mehr oder weniger sogar dazu genutzt. Da gab es einen Artikel in der Sächsischen Zeitung des Jahres 1994 im Juli. Das war ein Artikel, der sozusagen ein sogenannter Arbeitsartikel sein sollte, über die soziale Betreuung blinder Menschen, also direkt in der Stadt Dresden. Und dort hat sie sich, was meine Person eben dazu geäußert, mit dem Originalzitat, die Ärzte mit ihrer mangelnden Medizintechnik erkannten viel zu spät, dass etwas im Augeninnendruck des Kindes nicht stimmte, sodass es verblindete. Praktisch die Schuld den Ärzten zugeschoben. Wie war denn deine Kindheit bei deiner Mutter? Naja, ich sag mal so, ich habe ja nur bis zum fast 6., 7. Lebensjahr erst mehr oder weniger, ich bin ja in Großenhain geboren, das ist eine kleine Kreisstadt nahe Dresden, habe dann praktisch bis zum etwa, na gut, fast fünften Lebensjahr im Hause ihrer Eltern, meiner Großeltern, dort gelebt. Und wir sind dann mehr oder weniger nach Bernsdorf, also in ein anderes Dorf gezogen, nahe Moritzburg. Sag mal nicht so die ganzen Orte, wo ihr gewohnt habt. Sag mir mal, wie dein Verhältnis... Ja, nee, soll ich mal fragen, wie dein Verhältnis zu deiner Mutter war? Naja, doch irgendwo erstmal so ein bisschen mehr oder weniger, na gut, als Kind, ich war ihr noch nicht die... die Belastung der Klotz am Bein. Mhm. Also die Kindheit ist relativ normal verlaufen. Normal verlaufen. Du warst aber von Geburt an blind, ne? Ja. Mhm. Ist es denn hinterher schwieriger geworden, das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter? Auf jeden Fall. Was hat sie dir denn angetan oder wie hat sie sich denn dir gegenüber verhalten, als du älter wurdest? Sie hat mehr oder weniger, ich lernte meine Frau, die selbst körperbehindert ist, aber eben vollsehend ist und hat auch mit blinden Menschen Erfahrung, betreut auch selbst jetzt noch eine ältere blinde Frau. War deine Mutter gegen die Verbindung? Genau. Ja. Genau. Sie hat alles versucht. Mhm. Sie ist sogar so weit gegangen, dass sie meine Frau des Diebstahls an einer anderen blinden Frau bezichtigt hat. Also üble Sachen. Jetzt hast du im Juli diesen Jahres erfahren, dass du ein Kind einer inzestuösen Beziehung bist, nämlich deine Mutter hat mit ihrem Bruder geschlafen. Deshalb bist du blind. Ist jetzt seit Juli erst das Gefühl bei dir, ich hasse diese Frau? Ja, denn doch eigentlich, weil sie es mir so lange, ich sag mal, verheimlicht hat. Also wenn sie es dir früher gesagt hätte, dann würde man ja mit den Dingen vielleicht etwas anders umgehen. Denn ich meine, sie stellt sich ja selbst auch noch, als sie es gegenüber unserem Anwalt mehr oder weniger zugegeben hat, stellt sie sich ja auch noch als Opfer hin, indem sie sagt, sie sei also von ihrem eigenen Bruder vergewaltigt worden. Wie ist denn jetzt dein Verhältnis zu deiner Mutter? Also es gibt keinen Kontakt. Wie gesagt, ich bin vor 9 Jahren am 22.12. 90 mehr oder weniger dann zu meiner Frau, kann man sagen, das ist... Du hast aber jetzt, nachdem du das erfahren hast im Sommer, nicht nochmal Kontakt mit ihr aufgenommen und hast gesagt, ja, wie konntest du und was bist du und was machst du das nicht. Nee. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich jetzt nochmal ein heftiger Schlag für dich ist. Ja, meine Frau hat in dieser Hinsicht eigentlich auch in so weit gearbeitet, dass sie zu mir gesagt hat, rechne mit dem Schlimmsten. Wie meinst du das? Naja, was möglicherweise, also dass sie sich jetzt vielleicht selbst noch, ich sag mal, so als Opfer, als Opfer. Ich merke, Lutz, dass du noch sehr, sehr aufgebracht bist und sehr aufgewühlt bist. Vermutlich auch von dieser Information, die noch gar nicht so alt ist. Nee, die ist ja nur auf Seite. Genau, so hast du es ja gerade auch gesagt, ja. Ich würde die gerne vorschlagen, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Wäre das in deinem Sinne auch? Naja, denn ich würde mal sagen, vielleicht kann er dazu den genau. Sagen. Genau, auch mal was sagen. Dann machen wir es jetzt so, dann legst du mal auf und wir rufen dich sofort zurück und dann ist der Peter dann am Telefon, okay? Ist klar. Alles Gute, Lutz. Schönen Gruß an deine Frau. Tschüss. Tschüss. Miriam, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Miriam. Ja, ich bin total aufgeregt. Das hast du auch zu diesem ernsten, traurigen Thema eigentlich angerufen. Ich hasse meine Mutter. Ja, genau. Inwiefern? Genau. Das ist eine Riesengeschichte, also deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Man fängt am besten immer irgendwo an und ich frage dann schon. Okay. Was ist also, das Schlimmste, was deine Mutter dir angetan hat? Ach, da gibt's ganz vieles. Also erstmal der Start ins Leben war halt folgendermaßen, dass mein Vater kein Kind wollte. Mhm. Und die haben halt immer so mit Aufpassen den Geschlechtsverkehr betrieben. Damals ist mir das erzählt worden. Und meine Mutter hat sich dann den Samen eben mit dem Finger selber eingeführt. Und mein Vater hat mir dann irgendwann mal vorgeworfen, also dass er ja auch nichts dafür könnte, dass ich da sei und so. Das war auch eine sehr gestörte Beziehung zwischen ihm und mir. Die sind auch geschieden, seitdem ich 5 Jahre alt bin. Aber das heißt ja, dass deine Mutter dich auf jeden Fall wollte. Ja, sie wollte unbedingt ein Kind, um halt den Mangel, den sie in ihrer Kindheit erfahren hat, auszugleichen. Mhm. Also eine heile Familie. Mhm. Wie war denn dann deine Kindheit? Also meine Kindheit war folgendermaßen, dass meine Mutter mich sehr viel geschlagen hat. Nach außen hin war sie Betreuerin im Jugendzentrum. Aber sie wollte doch eine heile Kindheit haben, genau das Gegenteil. Ja, sie wollte mich anti-autoritär erziehen. Also sie war eine 68er-Frau. Achso, dann hat sich aber dennoch geschlagen. Ja, ja, das wusste aber niemand. Mhm. Also nach außen hin war sie ganz frei und locker? Ganz und genau. Wenn ihr alleine zu Hause wart, dann bekamst du eine gewischt? Ja, nicht nur eine gewischt. Also mir wurde irgendwann mal eine Ader in der Nase gelötet, weil sie mir halt so oft auf die Nase geschlagen hat, dass da eine Ader geplatzt war und die also nur schon blutete, wenn man nur dran tippte. Hattest du richtig Angst vor deiner Mutter? Ja, also ich habe das ziemlich abgespalten, weil ich musste ja an diesem Chaos irgendwie überleben. Mhm. Ne? Mhm. So. Gab es denn bei dir, ich habe es gerade die 60-jährige Barbara auch gefragt, gab es denn bei dir Momente, wo deine Mutter zumindest mal ein bisschen nett und zärtlich zu dir war? Ja, das war so eine Hassliebe. Ne? Also meine Mutter konnte sehr zärtlich sein und konnte aber im nächsten Moment total ausrasten. Ne? Die hat dann auch mit Gegenständen geworfen. Also es war richtig verrückt so. Was war denn die schlimmste Verletzung körperlich, die sie dir zugefügt hat? Das mit der Nase? Naja, mit dem Schlagen schon, aber ich denke so, das Schlimmste war eigentlich mehr so dieses, dass sie überhaupt nicht drauf geachtet hat, was sie mir eigentlich antut. Also sie hat mir zum Beispiel auch Glasreiniger ins Gesicht gespritzt. Glasreiniger ins Gesicht gespritzt. Ja. In ihrer Wut, in der hysterischen Wut. Genau. Mhm. Oder mit dem Löffel einfach zugeschlagen. Also sie hätte mich auch im Auge treffen können. Also so diese, ich bin eigentlich nichts wert. Also es ist ihr egal in ihren Wutausbrüchen, was sie anrichtet. Die Eltern haben sich entscheiden lassen. Genau, da war ich 5 Jahre alt. Mhm. Du bist ja alleine bei der Mutter aufgewachsen. Ja, die hat dann aber wieder geheiratet. Also ich hatte dann einen Stiefvater, mit dem hatte ich aber auch keine Beziehung. Mhm. Wie lange warst du dann zu Hause und bei deiner Mutter? Bis zu welchem Alter? Bis 15. Also das ging dann, hat sich dramatisch zugespitzt. Also ich habe mich dann immer versucht, irgendwie verbal mit ihr auseinanderzusetzen, weil ich auch immer, ich bin ja sehr intellektuell auch erzogen worden so, ne, und habe dann auch ziemlich gute Argumente gehabt, dann kam sie ja gar nicht mehr klar. Also mit 15, das ist ja nun auch noch ein sehr junges Alter, man sagt, ich ziehe dann aus. Was ist denn da passiert, dass du gesagt hast, ich ziehe aus? Na, es war so, ich habe schon als kleines Mädchen immer gesagt, also wenn ich, weil die Jugendlichen, die ja mit 12 rein durften ins Jugendzentrum, habe ich immer gedacht, man ist mit 12 erwachsen, dann habe ich immer gesagt, mit 12 ziehe ich aus. Und dann habe ich gesehen, das funktioniert irgendwie so nicht. Und naja, und ich wollte halt immer ausziehen. Ich habe immer gedroht damit, dass ich ausziehe irgendwie. Und dann war es so, dass wir wieder Streit hatten und ich habe meine Mutter wahnsinnig geliebt als Kind. Ich habe die verehrt und auf den Sockel gestellt und habe die auch verteidigt nach außen. Und du hast sie geliebt, obwohl sie dir sowas angetan hat, ja, auch während der Zeit. Ich habe sie bis 15 rasend geliebt und habe immer wieder ihr verziehen. Und ist da was vorgefallen dann mit 15? Weil wir kommen immer an die Zahl 15. Ist da was passiert? Ja, es ist, ich wollte jetzt nur kurz sagen, dass ich sie halt als kleines Mädchen auch schon getröstet habe, wenn sie mich geschlagen hat. Also sie hat mich geschlagen, hat sich dann entschuldigt und ich habe dann immer gesagt, Mama, ist nicht so schlimm, ich hab dich doch lieb, so, ne. Und mit 15 war es dann so, ich konnte nicht mehr, ich war am Ende. Und ich saß irgendwie auf so einer Treppe und das vergesse ich auch nie und ich war tot innen drin, es war alles leer und sie saß vor mir und sagt, bitte rede doch mit mir und ich liebe dich doch und ich sag, Mama, ich kann nicht mehr, lass mich bitte einfach hier sitzen. Und dann sagt sie, okay, wenn du jetzt nicht mehr mit mir redest, dann bringe ich mich jetzt um. Ach. Und dann hat sie sich umgedreht und ist halt auf den Balkon gerannt und da ich ihren irren Ausdruck in ihren Augen kannte und wusste immer, dann dreht sie durch, habe ich gedacht, die macht das. Und dann bin ich ihr hinterher und habe sie halt, sie war dabei, über die Brüstung zu steigen. In welchem Stockwerk? Im 4. Oh je, und, ja, und dann? Ja, dann habe ich sie zurückgeholt und dann saßen wir im Wohnzimmer und haben halt wieder geredet. Ich habe also dann doch wieder mit ihr geredet, obwohl ich ja eigentlich nicht wollte. Und dann sagte sie zu mir, ich darf jetzt ausziehen. Ich könnte mir ein Zimmer in einer WG suchen und... Also es war nur eine Andeutung eines Selbstmordversuches. Ja, es ist genau. Dann nichts Schlimmes dann passiert. Dann bist du in eine WG gezogen. Ja, genau. Ich habe mir ein Zimmer gesucht. Mit ihrer Zustimmung. Ja. Jetzt machen wir mal einen Zeitsprung. Genau. 31 Jahre heute bist du. Wie ist der Kontakt heute zur Mutter? Ja, es ist also, deswegen rufe ich auch an. Also es ist ziemlich schwierig, weil ich bin mit 18 habe ich schwere Angstzustände bekommen. Und bin dann auch, weil Psychiater mir Beruhigungsmittel geben wollten, freiwillig in eine Psychosomatik gegangen, in eine Klinik, habe dort eine Therapie gemacht. Das hat mir aber nicht so geholfen und bin dann doch in die Sucht, bin also süchtig geworden. Das heißt, fand das auch, finde das immer so, ich höre dir jetzt seit 3 Jahren zu. Was für eine Sucht? Heroinabhängig oder was? Nein, Esssucht. Esssucht. Also für mich ist es keine Störung, sondern eine Sucht, Essen. Und Abführmittel und Alkohol, Kokain. Also es hat ja, ich Kokain auch. Ja. Also ich merke schon, dass es eine ganze Folgewirkung hatte in dieser heftig. Zeit. Also die Frage war aber, wie dein Verhältnis heute zu deiner Mutter ist. Ja, es ist so, dass meine Mutter sich halt entschuldigt hat. Also sie gibt das alles zu, was sie gemacht hat. Und sie hat halt auch dann, nachdem ich ausgezogen war, halt immer wieder versucht, mit mir Kontakt zu halten und Wiedergutmachung zu leisten in Form von Geschenken. Hast du ihr denn heute jetzt... ich komme aus eigentlich nicht aus Berlin. Ich bin hierher gezogen nach meiner letzten Therapie. Ich bin jetzt 5 Jahre clean von allem, auch vom Essen, Abführen, alles. Hast du denn jetzt ein normales Verhältnis zu ihr? Ja, das ist ja genau mein Problem. Mein Problem ist einfach, dass sie heute eben, sie ist ja weit weg, also das ist 800 Kilometer ungefähr von hier und sie hätte wohl gern mehr Kontakt zu mir, aber ich kann es irgendwie nicht richtig. Ich habe immer wieder. Aber auf jeden Fall ist kein keine strikte Distanz da. Ja, ich überlege das aber zurzeit. Du überlegst das. Na gut, das ist auch dein gutes Recht, das zu machen. Ja, ich das ist halt die Frage, ne? Weil sie halt so viel sich entschuldigt hat und das auch einsieht und so, weil es beeinträchtigt halt immer noch so mein Leben und ich habe Albträume, ganz schlimme Sachen träume ich. Aber es ist nicht nur so heute, dass du sagst, ich hasse sie. Das ist eher ambivalent, das Gefühl. Es ist ambivalent und ich habe zwischendurch aber auch Hassschübe, wenn ich so dran denke, dass ich jetzt 13 Jahre Therapie hinter mir habe, dass ich eine... Also du hast 13 Jahre Therapie hinter dir, dann biete ich dir jetzt meinen Psychologen nicht an. Nein, den brauchst du nicht. Nee. Aber und sie hat halt gerade mal 2 Jahre Therapie gemacht, nachdem ich ausgezogen bin. Und hat ihr Leben gelebt, hat ihr Geld verdient. Das ist natürlich jetzt im Rahmen jetzt dieses Gespräches und der Sendung nicht zu lösen und nicht zu erörtern. Da kann ich auch nicht zu sagen, wie du da den Kontakt wieder aufbauen solltest oder nicht. Nee, ich brauche da keinen. Ne? Es geht ja nicht um Aufbauen. Es geht mir darum, also mich hätte mal interessiert, was du dazu denkst. Also wenn du in so einer Situation wärst. Jetzt haben wir ein großes Problem, Miriam. Jetzt haben wir uns sehr lange unterhalten über die Vergangenheit und auch über das, was deine Mutter dir angetan hat und wie das alles abgegangen ist bei euch. Wir müssten uns jetzt ganz von vorne und wir ganz neu unterhalten über dieses neue Problem. Das ist eine andere Thematik. Soll ich jetzt wieder Kontakt aufnehmen? Das kann ich jetzt im Moment nicht leisten, rein zeitlich nicht, weil ich noch eine ganze Menge Leute hier in der Schleife habe. Mhm. Wenn du darüber mit meinem Psychologen reden möchtest, biete ich dir gerne an. Es ist nur ein Angebot. Mhm. Würdest du es gerne in Anspruch nehmen wollen? Ja, also wenn sich das jetzt anbietet, warum nicht? Das wird sich jetzt anbieten, dann musst du nur auflegen und kurz warten und dann klingelt das Telefon wieder und dann sind wir es. Okay. Okay, Miriam, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Thomas, 33 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Thomas, grüße dich, Domian. Ich hoffe, du verstehst mich gut. Ja, ich heiße Domian. Nicht ja, hallo Domian, ich heiße nämlich der Thomas, 33, ne? Ja. Ja. Thomas, so. Zu dem Thema, was ist dir widerfahren? Ja, was heißt widerfahren? Also ich komme eigentlich aus sehr reicher Familie. Ja. Und meine Mutter hat eigentlich immer ein distanziertes Verhältnis gehabt. Also das heißt also, halt vornehm erzogen. Mhm. Ja. Und ich habe ein Mädchen kennengelernt. In welchem Alter? Sie ist 10 Jahre jünger wie ich. Nee, wie alt warst du da? Also das war so vor 1,5 Jahren. Ach so. Mhm. Ja. Und letztendlich... war meine Mutter da nie mit einverstanden, weil sie da war... Da warst du ein Mann von 30 Jahren, ne? Ja, aber meine Freundin, die war halt nicht, sagen wir mal... Standesgemäß. Hatte nicht das Ambiente ungefähr, was meine Mutter sich halt vorgestellt hat. Mhm. Also die kam nicht aus reicher Familie. Mhm. Lebst du denn noch zu Hause? Nein, ich lebe nicht zu Hause. Mhm. Nein, ich lebe also mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und warum ich meine Mutter hasse, ja, was heißt hassen? Ja, ich verabscheue eigentlich die Art und Weise, was sie gemacht hat. Sie hat meiner Freundin 500.000 D-Mark geboten, damit sie mich verlässt. Boah. Die Frau, mit der du jetzt zusammen bist? Genau. 500.000 Mark hat sie... 500.000 Mark. Wie hat sie das gemacht? Mündlich? Hat sie... Sie hat ihr praktisch mehr oder weniger einen Verrechnungscheck geschickt, mit dem Schreiben dazu, dass, wenn sie mich in Ruhe lässt, letztendlich das Geld für sie ist und sie sich ein neues Leben anfangen oder ein neues Leben... halt gönnen kann, aber mich damit in Ruhe lassen. Das ist ja unglaublich. Das ist für mich einfach der Grund, warum ich ganz einfach sage, dass ich mit meiner Mutter nichts mehr zu tun haben will. Weil das ich denke, materielle Dinge... Das ist aber nun sehr verständlich. Ja, was hast du denn... Thomas, erzähl, das verhaut mich völlig. Und was hast du denn da... wie hast du dich denn danach deiner Mutter gegenüber verhalten? Was hast du der denn gesagt? Ich habe erstmal gar nichts gesagt. Ich habe also meine Freundin, ich muss also sagen, das war echt cool von meiner Freundin, weil, ich sag mal so, das zeigt mir ja, dass sie mich liebt. Also ich gehe mal davon aus, dass sie es natürlich abgelehnt hat, sonst wärt ihr jetzt nicht mehr zusammen. Also das brauchen wir jetzt gar nicht wahrscheinlich dann weiter. Ja, das ist es ja. Ich meine, gut, ich denke mal, wenn, also, das ist mir, also gibt mir das Zeichen, dass sie mich liebt, sonst wäre sie abgehauen. Ja. Und ich hätte es wahrscheinlich nie gemerkt. Also erstmal, wie hast du reagiert darauf? Ja, ich war einfach nur, ich bin eigentlich immer noch irgendwie geschockt. Ja, hast du die mal zur Sau gemacht? Nee, ich habe einfach nur zu meiner Mutter gesagt, ich vergiss es. Mhm. Ich habe meine Mutter angerufen, weil sie ist sehr viel unterwegs, sie ist sehr viel im Ausland, ich habe zum Teil für sie gearbeitet. Vergiss es einfach. Ich habe einfach gesagt, vergiss es, weil... Wie hat deine Freundin sich ihr gegenüber geäußert? Also meine Freundin hat gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Nee, damals, als dieses Angebot kam, hat sie nur geschwiegen darauf? Oder? Die hat einfach nur gedacht, das wäre ein Scherz von mir gewesen. Die hat einfach nur irgendwie gedacht, das wäre ein Scherz, weil sie kannte meine Mutter nur flüchtig. Mhm. Also deine Freundin hat deine Mutter nicht angerufen und hat gesagt, vergiss es oder sowas? Nein, gar nicht, gar nicht, weil sie kam direkt zu mir. Und das war mir halt, weil wir haben uns halt kennengelernt, wir mögen uns halt. Und aber wenn eine Mutter sowas tut, und du bist ja nun auch nicht mehr so ganz jung jetzt, das musst du doch vorher auch schon vielfach in anderen Situationen gewittert oder mitbekommen haben, wie die Frau drauf ist, ne? Ja, ich sag mal so, meine Mutter war eigentlich immer darauf erdacht, dass es mir gut geht. Ja, sie hat also in ihrem Sinne gut geht, ne? In ihrem Sinne, ja. Und immer versucht halt, dass ich dementsprechend in der Gesellschaft irgendwo einen Rang einnehme, um dann später vielleicht, sagen wir mal, was firmenmäßig etc. zu übernehmen. Und gut, ich sag ganz einfach, Geld spielt für mich eigentlich so eine zweitrangige Rolle. Ist zwar eine schöne Sache, wenn man es besitzt, aber macht letztendlich auch nicht glücklich. Gab es denn früher in der Jugend andere Situationen schon mal, wo du zusammengezuckt bist innerlich aufgrund ihres Verhaltens? Oft, ohne, aber dazu sagen wir mal jetzt, weil früher war ich viel jünger und ich sag jetzt mal, Geld, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich einen Fehler gemacht. Das ging mir irgendwie, okay, man hatte Geld, man hatte viel, du hattest Autos, du hattest alles bekommen, solange du halt die Wünsche erfüllt hast, ja. Sag mal, wie ist denn das jetzt, jetzt hat deine Freundin dieses wahnsinnige Angebot abgelehnt, 500.000 Mark. Daraus schließe ich natürlich, und du hast es ja mehrfach angedeutet, dass deine Mutter sehr reich ist und sehr vermögend ist. Hat sie denn jetzt aus Zorn, dass das abgelehnt wurde, dich enterbt oder dich ganz rausgenommen aus der finanziell wohl situierten Lage? Gut, ich habe ihr den Vorschlag gemacht, dass es sowieso tun soll, weil ich bin also finanziell eigentlich unabhängig, weil also ich bin selbstständig, ja, und gut, letztendlich, ich meine, ich denke, jeder sollte für sein eigenes Brot, für sein eigenes Brot schaffen, ja, nur die Art und Weise halt, wie es zustande gekommen ist, das war für mich auf Deutsch gesagt die allerletzte Sauerei. Ja, jetzt ohne, ich habe Respekt vor meiner Mutter, ja, aber aus diesem Grund jetzt einfach sagen, passt es zu deiner Sendung, dass ich sie hasse. Wie denkst du dir so die Zukunft? Wirst du nochmal mit ihr Kontakt aufnehmen wollen oder wirst du dich irgendwann bemühen nochmal um ein vernünftiges Verhältnis oder ist es dir wirklich völlig egal? Hast du abgeschlossen damit? Ich sag mal so, ich bin eigentlich ein Menschenfreund und ich bin eigentlich für alle Dinge zu haben. Ja, also ich respektiere meine Mutter, aber ich werde also den Kontakt letztendlich abbrechen. Ja. Was ist das denn für ein Charakter letztendlich, der dahinter steckt? Kannst du den definieren, beschreiben? Ja, deswegen, ruf ich dich an, was willst du dazu sagen? Ja, eine eiskalte Frau, die auf Äußerlichkeiten ungeheuer viel Wert legt. Sie war ja immer nett früher. Ist ja nicht so, dass sie, ich meine, gut, sie hatte wenig Zeit, sie war sehr viel unterwegs. Ja. Egozentrisch, herrschsüchtig, ehrgeizig, so stelle ich mir die vor, wie du sie mir erst beschrieben hast. Solange, ich meine, so gut, ich habe ja, ist ja nicht so, dass es mein erstes Mädel war. Ich habe ja auch, sagen wir mal, andere, wenn wir irgendwo auf irgendwelchen, sagen wir mal, Festen waren, da waren halt geladene Gäste und wenn dann mal ein hübsches Mädchen war und ich mich da mit der unterhalten habe oder sonst was, da war sie mehr als nett und vorher wurde aber wahrscheinlich auch gecheckt, wahrscheinlich auch ohne mein Wissen, wo kommen die Leute her, was machen die, was haben die für Anwesen etc. Thomas, jetzt können wir nicht weiterreden, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Ja. Danke für den Anruf. Okay. Tolle Freundin hast du, schönen Gruß und alles Gute. Alles klar, ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, ja. Tschüss. In der Technik Leo Scholten, morgen kein TV, wir sind nicht im Fernsehen, aber im Radio 1 Live. Und im Fernsehen wieder übermorgen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wieder mit einer offenen Sendung. Und Freitagnacht ist Stefan Raab hier. Schöne Nacht, schlaft schön. Tschüss.